Facebook kauft Instagram. Na und, könnte man sagen, dass ein Unternehmen ein anderes aufkauft, das kommt in der Wirtschaft doch tagtäglich vor. Manchmal sind es freundliche, manchmal sind es feindliche Übernahmen. Diese aber lässt aufhorchen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg spricht von einem Meilenstein für sein Unternehmen. Ob es sich darum handelt und was überhaupt es bedeutet, wenn das weltgrößte soziale Netzwerk einen kleinen App-Anbieter aufkauft, das erklärt uns jetzt Jörg Schieb. Schönen guten Tag erstmal. Guten Tag, hallo. Herr Schieb, Instagram, nie gehört. Was machen die? Instagram hat eine kleine niedliche App, also ein kleines Programm für Smartphones entwickelt. Das läuft auf iPhone, auf iPad auch und auch auf den Android-Geräten, also diesen Smartphones mit Google-Betriebssystem. Und damit können Sie fotografieren im Grunde genommen. Sie können Fotoaufnahmen machen, Schnappschüsse machen und diese Fotoaufnahmen zum einen dann durch Filter jagen. Dann sehen die Fotoaufnahmen etwas anders aus als normalerweise. Sie sehen nämlich aus wie so Retroaufnahmen, als hätte man sie in den 60er oder 70er Jahren gemacht. Da gibt es also so Farbfilter. Sie sind auch quadratisch, weil sie so ein bisschen an die Polaroid-Aufnahmen der 70er und 80er Jahre erinnern wollen. Und diese Fotos, das ist der wichtige Punkt, diese Fotos können Sie dann mit Ihren Freunden teilen. Sie laden sie also auch gleich mit dem Smartphone hoch in einen Webspeicher, in einen Online-Speicher und andere Freunde, mit denen Sie vernetzt sind, können dann gleich diese Fotos sehen, bewerten und auch wieder selber Fotos hochladen. Da gibt es also quasi so eine Art Netzwerk der Fotofreunde. 30 Millionen Menschen nutzen dieses Programm mittlerweile weltweit. Das mag für einen Facebooker attraktiv sein, aber trotzdem, warum kauft Facebook diesen kleinen App-Anbieter für 1 Milliarde Dollar? Ja, die Frage kann man sich in der Tat stellen, weil 1 Milliarde Dollar ist erstmal eine Menge Geld und 30 Millionen Anwender ist jetzt für Facebook eigentlich gar nicht so furchtbar viel. Weil die haben, glaube ich, 850 Millionen Nutzer auf der Welt. Also das aktive ist Peanuts. Nutzer. Das, im Grunde genommen ist es Peanuts. Man könnte ausrechnen, Facebook ist 100 Milliarden wert. Bei 900 Millionen Mitgliedern können Sie ausrechnen, was ein Mitglied kostet sozusagen. Also das wäre es gar nicht. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Facebook will attraktiver werden für Nutzer und Facebook selbst ist auch schon heute das wichtigste Fotoaustausch-Werkzeug für alle, die gerne Fotos machen. Wissen viele gar nicht, aber nirgendwo werden so viele Fotos hochgeladen wie bei Facebook. Ist ein ganz wichtiges Baustein bei Facebook, aber man will anscheinend sich so ein bisschen lösen von der Strategie, dass man alles auf der Webseite macht oder eben mit der großen Facebook-Anwendung macht, die es ja auch gibt, sondern man möchte erreichen, ist zumindest meine Einschätzung, dass man auch mit spielerischeren Anwendungen wie eben dieses Instagram die Menschen für Facebook interessiert, an Facebook bindet und so mit kleinen Satelliten dafür sorgt, dass noch mehr Daten, noch mehr Informationen, noch mehr Bilder, Fotos, Videos und so weiter bei Facebook landen. Davon gehe ich aus, dass das der wichtige und zentrale Punkt ist, denn die 15, 17 Entwickler, die es da bei Instagram gibt, die kann Facebook ganz leicht in die Tasche stecken, weil da haben die haben ein Heer von Programmierern. Also das ist es wirklich nicht. Ich denke, es ist dieser Hip-Faktor und dass man ausprobieren möchte, wie kann ich mit schicken Anwendungen, die Menschen gerne benutzen, noch mehr Leute zu Facebook holen, direkt oder indirekt. Ich bin nochmal ein schnöder Krämer, Herr Schieb. 1 Milliarde Dollar für eine, ja, schicke kleine Klitsche, 17 Anwender. Das ist ein Riesenpreis. Warum machen die das? Ich meine, Facebook perfektionieren, gut und schön, aber Facebook will an die Börse. Klickt es so? Will man sich da einen Konkurrenten, der wachsen könnte, vom Leib halten? Ich meine, zum Vergleich, YouTube, doch ein größeres Portal, wurde durch Google gekauft für auch über 1 Milliarde, aber sie erzählen von 17 Anwendern und das klingt mit Verlaub alles noch nett und winzig. 17 Entwickler, nicht Anwender. 30 Millionen Anwender, also 30 Millionen, die es benutzen. Aber Entwickler. 17, genau, aber das ist auch nichts eigentlich in dieser Branche. 17, das ist fast schon eine Studentenschmiede, könnte man fast sagen. Und interessanterweise wird ja auch noch gar kein Geld verdient mit Instagram, denn die App selber ist komplett kostenlos. Der Service ist kostenlos. Man sieht auch nirgendwo, dass Werbung eingeblendet wird. Nein, das ist im Augenblick noch so ein typisches Startup, das noch so ein bisschen den Weg sucht. Wie kann man denn mit dem, was wir hier machen, überhaupt Geld verdienen? Ich denke, dass es Facebook darum geht, diese sehr schnell wachsende Community, 30 Millionen ist jetzt nämlich dann doch global gesehen gar nicht so wenig für sich zu gewinnen, denn es gibt mittlerweile durchaus eine Menge Apps, die vergleichbar sind mit diesem Instagram, die auch Filter anbieten, die auch so eine Community anbieten. Und eins hat sich immer gezeigt in der Vergangenheit, es schaffen immer nur ein, zwei maximal Anwendungen oder Apps oder Anbieter für einen bestimmten Themenkreis sich durchzusetzen. Und das wird sicher dann Instagram sein, denn jetzt mit der Wirtschaftskraft von Facebook im Rücken wird man dieses Angebot wunderbar ausbauen können und alle anderen, diese typischen MeToo-Produkte, die sowas Ähnliches ganz leicht variiert nur anbieten, die werden dann auf lange Sicht keine Chance mehr haben und aus den App-Stores bei Apple und Google und wo auch immer verschwinden. Und das wird sicher auch die Strategie sein. Man hat sich den rausgepickt, der am innovativsten ist. Das ist Instagram. Die haben 2011 damit begonnen, also noch gar nicht so lange her, Anfang vergangenen Jahres und sind eben sehr, sehr schnell gewachsen. Und alle anderen, die versuchen, dem nachzukommen, werden jetzt keine Chance mehr haben, weil Facebook das wunderbar ausbauen kann, weil da gibt es natürlich jede Menge Reserven, strategisch, finanziell und da kann man jetzt alles machen, was denkbar ist. Also doch die Taktik, sich einen kleinen Konkurrenten einzugemeinden, bevor er in irgendeiner Weise gefährlich werden könnte oder woanders landet. Der Kauf soll, so wird berichtet, mit Aktien und mit Bargeld bezahlt werden. Das Bargeld wird wahrscheinlich doch überwiesen, sonst wäre das ja eine possierliche Aktion. Ist es auch ein Beweis der wirtschaftlichen Stärke vor dem Börsengang? Wir können uns das leisten, wir blättern eine Milliarde für eine Klitsche hin? Das mit Sicherheit auch, weil Apple und Microsoft zum Beispiel und auch Google haben ja unglaublich gefüllte Kriegskassen. Da will man jetzt auch mal zeigen, dass man auch in der Lage ist, Firmen aufzukaufen und aber auch natürlich nochmal dafür sorgen, dass man vor dem Börsengang, der in den nächsten Wochen bevorsteht, auch nochmal Aktionismus zeigt, dass man zeigt, man ist aktiv, man lehnt sich nicht zurück, man kämpft nicht nur mit Datenschutzproblemen, das ist ja rauf und runter immer Thema, sondern man hat auch mal was Innovatives, mal was Positives und Konstruktives an den Tag gelegt. Das sind sicher ganz viele Aspekte in dem Zusammenhang. Jörg Schiep, vielen Dank. Er erklärte uns, warum das weltweit größte soziale Netzwerk Facebook den kleinen App-Anwender und Entwickler Instagram aufkauft. Damit endet das Radiofeuilleton heute Vormittag. Ulrike Timm und Heino Rindler verabschieden sich und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.